An dieser Stelle wäre vielleicht ganz interessant, das kleine Liedchen. Hey, wer war's? Und zwar, es geht um eine junge Mutter, die mit ihrer Tochter die Straße überquert und die beiden entdecken dann zwei Hunde in einer höchst verfänglichen Position. Und die Kleine fragt dann, Mutti, was machen die beiden Hunde da? Ach, weißt du, der eine ist blind und der andere schiebt ihn über die Straße. Oh.